Gesinnung, so muss der wahre Friede sein. Versöhnung, so ist vergeben und verzeihen. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst in der Reihe Leben mit Vision hier in Untergrombach begrüßen. Wir haben schon zwei intensive Workshop-Tage mit Pater Büttner hinter uns. Das Thema ist Vergebung. Und wir durften erfahren, dass wir als Christen uns darauf freuen dürfen, einen Gott zu haben, der sich zu uns herunterbeugt. Einen Gott, der uns von Anbeginn dieser Welt liebt und ein Gott, der Wert darauf legt, dass wir diese Liebe ganz persönlich spüren dürfen. Ich möchte Ihnen dazu eine kleine, kurze Geschichte vorlesen, die unsere Problematik mit der Vergebung verdeutlicht. Nehmen Sie bitte Platz. Der Co-Pilot eines kleinen Passagierflugzeuges sah kurz nach dem Start eine Warnlampe aufblitzen, die signalisierte, dass mit der Kabinentür etwas nicht in Ordnung war. Er sagte zum Piloten: "Ich gehe mal eben nachsehen." Die Tür war nicht richtig geschlossen worden und von dem dadurch entstandenen Luftzug wurde er aus dem Flugzeug geschleudert. Es gelang ihm jedoch, in der Nähe der Tür eine Eisenstange zu ergreifen und sich daran festzuklammern, bis die Maschine 10 Minuten später wieder sicher gelandet war. Aber es gelang ihm nicht mehr, loszulassen. Seine Finger hatten sich so fest um die Stange geklammert, dass sie wie angeschweißt waren. Seine Hände waren verkrampft und er konnte sie nicht mehr alleine lösen. Nur mühsam, Finger für Finger, konnten seine Hände wieder von der Stange befreit werden. Wir haben in diesen Tagen gelernt, dass es auch in unserem Leben solche Situationen gibt, die uns gleichsam aus der Bahn werfen. Situationen, in denen uns Menschen verletzen. Situationen, in denen Dinge nicht so laufen, wie wir sie erwartet haben. Die menschliche Reaktion darauf ist emotional und schnell. Ärger, Wut, Verbitterung erfassen uns. Als erste Reaktion ist das okay, aber nur als erste Reaktion. Problematisch wird es, wenn wir in diesen Gefühlen der Wut, des Zorns und der Verbitterung hängen bleiben, wenn wir nicht loslassen. Wir haben gelernt, Vergebung bedeutet, ich habe ein Recht, auf den anderen sauer zu sein, aber ich entscheide mich, loszulassen, zu vergeben. Vergebung heißt nicht, ach, es war ja nicht so schlimm. Das ist Verdrängung und bringt nichts, außer Magengeschwüre. Vergebung heißt, dein Verhalten hat mich verletzt, aber ich rechne es dir nicht an, denn ich lasse mit Gottes Hilfe los. darf Sie, meine Schwestern und Brüder und auch die Gruppe, die uns heute Abend den Gottesdienst begleitet, ganz herzlich zu diesem Gottesdienst willkommen heißen. Wir wollen beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der gute Gott, der uns verzeiht, weil er barmherzig ist, er sei mit euch. Wer von uns müsste nicht zugeben, dass er immer wieder einander wir verzeihen müssen, weil wir einander schuldig bleiben? Solange wir leben, werden wir uns an anderen schuldig machen und anderen unschuldig werden. Nun erfahren wir heute im Evangelium die frohmachende Botschaft, dass Gott in seiner Liebe jedem seine Schuld vergibt. Beten wir nun auch um die Kraft, einander immer wieder verzeihen zu können. Wir leben in einer Welt, die nach Vergebung schreit. Deshalb rufen wir zu Gott. Gott, Vater, oft sind es nicht die großen Dinge, die zu verzeihen sind. Beziehungen zu anderen Menschen gehen nie ohne Verletzungen und Ungerechtigkeiten ab. Es sind die vielen kleinen Nadelstiche, die unser Miteinander und unsere Liebe auf eine harte Probe stellen. Sende uns deine Liebe. Wir brauchen sie, um uns angenommen und verstanden zu fühlen. Ohne deine Liebe kann Verzeihen nicht gelingen. Herr, erbarme dich. Jesus Christus, viele Verletzungen aus dem Elternhaus und aus der Vergangenheit bestimmen bis heute unser Verhalten. Oft verletzen wir den anderen so, wie wir als Kind verletzt worden sind. Im Alltag ist jeder oft zugleich Opfer und Täter. Geh du mit uns den Weg unserer seelischen Heilung und Vergebung. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So lautet die befreiende Botschaft. Du kannst uns und unseren Blick verändern, dass wir eine neue Sicht auf die Menschen um uns gewinnen. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Heiliger Geist, wie oft entfernen wir uns immer weiter voneinander. Je tiefer die Verletzung war, je schwerer fällt es uns zu verzeihen. Aber es führt kein Weg daran vorbei, wenn wir uns nicht selber belasten und unfrei leben wollen. Vergeben bedeutet Freiheit gewinnen. Entzünde du in uns die Sehnsucht nach Verzeihen und Versöhnung. Öffne unsere Herzen und lass uns deine Liebe untereinander weitergeben. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Erbarme dich. Der gute Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns Schuld und Sünde und schenke uns ewiges Leben. Gloria. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, trotz unserer Verfehlungen schenkst du uns immer wieder einen neuen Anfang, weil du barmherzig an uns handelst. Dafür danken wir dir und bitten dich, mache uns zu barmherzigen Menschen, die bereit sind, einander zu vergeben. Das erbitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem Kolosserbrief. Liebe Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, Geduld. Ertragt einander. Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Und über das alles zieht die Liebe an, die alles andere in sich umfasst. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Der Frieden, den Christus schenkt, muss euer ganzes Denken und Tun bestimmen. In diesen Frieden hat Gott euch alle miteinander gerufen. Ihr seid ja durch Christus ein Leib. Werdet dankbar. Wort des lebendigen Gottes. Dies ist mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn: Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft muss ich ihnen verzeihen? Etwa 7-mal? Jesus antwortete ihm: Nein, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Jesus fuhr fort: Macht euch klar, was es bedeutet, dass Gott angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten. Er handelt dabei wie ein König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man ihm einen Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Und da er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn zu verkaufen, auch seine Frau und seine Kinder und seinen ganzen Besitz und den Erlös für die Tilgung der Schulden zu verwenden. Aber der Schuldner warf sich vor ihm nieder und bat: Hab doch Geduld mit mir, ich will dir ja alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid, er gab ihn frei und erließ ihm auch noch die ganze Schuld. Kaum draußen traf dieser Mann auf einen Kollegen, der ihm einen geringen Betrag schuldete. Den packte er an der Kehle, würgte ihn und sagte: Gib zurück, was du mir schuldest. Der Schuldner fiel auf die Knie und bettelte: Hab doch Geduld mit mir, ich will es dir ja zurückgeben. Aber sein Gläubiger wollte nichts davon hören, sondern ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hätte. Als das seine anderen Kollegen sahen, konnten sie es nicht fassen. Sie liefen zu ihrem Herrn und erzählte ihm, was geschehen war. Der ließ den Mann kommen und sagte: Was bist du für ein böser Mensch? Ich habe dir die ganze Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du nicht auch Erbarmen haben können mit deinem Kollegen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Und dann übergab er ihn voller Zorn den Folterknechten zur Bestrafung, bis er die ganze Schuld zurückgezahlt habe. So wird auch mein Vater im Himmel auch euch behandeln, wenn ihr eurer Schwester oder eurem Bruder nicht von ganzem Herzen verzeiht. Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wenn die Predigt heute ein ganz klein bisschen länger geht, dann seid mir nicht böse, aber ein solches Thema kann man nicht in ein paar Minuten behandeln. Petrus kommt heute mit einer sehr menschlichen Frage zu Jesus. Wer möchte nicht wissen, wann das Maß mit dem Vergeben voll ist? Einmal muss die Geduld mit dem anderen ja ein Ende haben, meint Petrus, und schlägt die heilige Zahl 7 als Obergrenze vor. Jesus sieht das aber ganz anders und sagt zu Petrus: Nicht 7-mal, sondern 77-mal gilt es zu verzeihen, das heißt immer. Diese Forderung begründet Jesus dann mit einem Gleichnis. Da hat sich bei einem höheren Beamten, der im Dienst des Königs steht, ein so großer Schuldbetrag, Berg sogar, angehäuft, dass es ihm unmöglich ist, ihn zurückzuzahlen. Wenn aber einer seine Schuld nicht zahlen konnte, dann wurde in der Regel damals, ja, dass er zusammen mit seiner Familie als Sklave verkauft und sein Besitz eingezogen wurde. In seiner aussichtslosen Lage bittet dieser Mann nun den König um Aufschub. Was dann geschieht, ist eine unglaubliche Überraschung, mit der er nie rechnen konnte. Denn aus purem Mitleid gewährt ihm der König nicht nur den Aufschub seiner Schulden, sondern er erlässt ihm sogar die ganze Schuld. Im Text heißt es von 10.000 Talenten. Das entspricht heute in etwa der Summe von 100 Millionen Euro. Doch die nächste Überraschung ist noch unglaublicher. Dieser Mann, der gerade von seinem König eine nicht für möglich gehaltene Entschuldung erfahren hat, begegnet am gleichen Tag noch einem kleinen Büroangestellten, der ihm 50 Euro schuldet und ebenfalls im Augenblick nicht in der Lage ist, diesen Betrag zurückzuzahlen. Dieser bittet ihn mit den gleichen Worten, wie er zuvor beim König, um Zahlungsaufschub. Doch auf diese Bitte geht er überhaupt nicht ein. Ja, er wird gegen ihn sogar handgreiflich und lässt ihn ins Gefängnis werfen. Entsetzt über dieses unbarmherzige Verhalten melden seine Kollegen dem König diesen Vorfall. Und darauf lässt er den von ihm gerade erst begnadeten höheren Beamten holen und ihm, indem er ihn ins Gefängnis werfen lässt, die ganze Härte des Gesetzes spüren. Sein ganzes Leben wird er dort bleiben, weil er unter diesen Umständen seine Schulden gar nicht mehr zurückzahlen kann. Wie müssen wir nun dieses Gleichnis für uns interpretieren? Mit dem König ist Gott gemeint und mit dem höheren Beamten jeder von uns. Zusätzlich geht es um eine Tatsache, die wir oft vergessen, dass wir nämlich alle Gott gegenüber in einer großen Dankesschuld sind, weil wir unser Leben und alles, was uns am Leben erhält, wie auch unsere Talente und Fähigkeiten, allein ihm verdanken. Dazu kommt, dass wir von Gott in einer Weise geliebt sind, die wir uns selber nie ausdenken konnten. So steht im Epheserbrief: Gott hat uns erwählt vor Erschaffung der Welt und hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Töchter und Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Wir sind also ohne unser Zutun von Gott geliebt und für das ewige Leben bestimmt. Es gibt ja eine Stelle in der Bibel, die heißt: Gott will, dass alle Menschen selig werden. Nur gegen unseren Willen macht er nichts. Aber sein Wille ist klar. Außerdem sagt uns Jesus im Gleichnis: Wäre auch unsere Schuld noch so groß, Gott verzeiht jede Schuld, wenn wir ihn darum bitten. Das zeigt er im Gleichnis von diesem Mann, der den König die unglaubliche große Summe von 100 Millionen Euro schuldet. So geht aber Jesus auch tatsächlich mit schuldbeladenen Menschen um, Da bringen eines Tages Männer eine Frau zu Jesus, die beim Ehebruch ertappt worden war, und darauf stand im Gesetz des Mose die Steinigung. Jesus aber spricht sich gegen dieses Todesurteil aus und rettet so ihr Leben. Er bietet sie nur, von jetzt an ein neues Leben zu beginnen. Oder denken wir an den rechten Schächer, einen Straßenräuber, der wegen seiner Verbrechen neben Jesus am Kreuz hängt. Als er Jesus bittet, ihn nicht in der neuen Welt zu vergessen, da bekommt er wegen seines verpfuschten Lebens von ihm weder eine Strafpredigt zu hören, noch verurteilt ihn Jesus, sondern geht auf seine Bitte ein und sagt ihn dem Himmel zu, indem er ihm das Paradies, heute noch wirst du bei mir sein, verspricht. Wenn Menschen aus ehrlichem Herzen heraus Gott wegen ihrer Schuld um Verzeihung bitten, dann kennt er keine Grenzen im Verzeihen. Der Schuldenerlass verliert nur dann seine Wirkung, erinnern wir uns an den Schluss vom Gleichnis, wenn wir selbst nicht bereit sind, genau so zu vergeben. Ja, das ist unser Problem. Wenn wir selbst nicht vergeben, dann nimmt Gott alles zurück. Aber zunächst genügt, dass wir mit unserer Schuld kommen und sagen, bitte verzeih mir. So steht es im Gleichnis. Ja. Wer also bei uns schuldig wird, ist das der Weg des Christen. Denn Gott hat sein Verzeihen gegenüber uns zum Gradmesser für unser Verzeihen gegenüber den anderen gemacht. Das heißt, wie Gott mir verzeiht, so habe auch ich meine Menschen mit Menschen zu vergeben. Das ist die eindeutige und unmissverständliche, aber auch herausfordernde Antwort Jesu an uns. Was heißt aber nun vergeben nicht? Vergeben heißt nicht vergessen. Denn was geschehen ist, bleibt im Gedächtnis haften. Ein gravierender Unterschied ist aber, wenn einer bewusst gar nicht vergessen will, der hat auch noch nicht von ganzem Herzen verzeiht. Zweitens, Unrecht dulden, es billigen oder akzeptieren. Das hat nichts mit Vergeben zu tun. Oder fremdes Fehlverhalten entschuldigen. Und das Vergeben heißt doch nicht versöhnen, denn zum Versöhnen müssen beide zum Verzeihen, zum gegenseitigen Vergeben bereit sein. Und fünftens, auf die Durchsetzung der Gerechtigkeit durch ein Gericht zu verzichten, ist nicht vergeben. Das hat nichts mit Vergeben zu tun. Und wir haben das Paradebeispiel von Papst Johannes Paul II., der seinem Attentäter bei seinem Besuch im Gefängnis verziehen, aber sich nicht dafür einsetzt, dass er für seine Tat auch nicht mehr im Gefängnis bleiben muss. Seine Tat muss er sühnen. Und der Paul II. Hat das so auch unterstrichen. Verzeihen ja, aber die Gerechtigkeit gilt. Und schließlich selbst auf eventuellen Schadenersatzansprüche verzichten, ist auch nicht vergeben. Denn mein Recht einzuklagen steht mir zu. Es gibt aber auch Menschen, die zum Verzeihen unfähig sind, weil sie in ihrem Leben zu wenig Liebe erfahren haben und sich nicht angenommen und akzeptiert erleben durften, so wie sie sind. Weil aber einer, der sich nicht geliebt weiß, die Fähigkeit nicht entwickeln kann, lieben zu können, darum kann auch einer nicht verzeihen, der in seinem Leben noch keine Verzeihung erfahren hätte. Gewöhnlich ist Verzeihen aber ein längerer Prozess, um vom Zorn und von Rachegedanken zum Nachdenken, ja, zu kommen und schließlich bereit zu sein, vergeben zu wollen. Und weil jedes größere Unrecht und jede schwere Beleidigung in unserem Herzen eine tiefe Wunde hinterlässt, braucht es Zeit zum Heilen. Schon deshalb, weil Verzeihen nicht nur eine Willenssache ist. Verzeihen wollen geht ohne Gnade Gottes nicht, die wir aber erbeten können. Wollte aber jemand mit dem Verzeihen so lange warten, bis der Schuldige den ersten Schritt getan hat auf ihn zu, dann müsste er sich sagen lassen, dass einem Christen es nicht entspricht, der aus der Verzeihung Gottes leben will. Nun gibt es aber auch Menschen, die sich schwer tun, sich selber zu verzeihen. Der entscheidende Grund, mir selbst verzeihen zu können, besteht darin, dass Gott mir alles verzeiht, weil er barmherzig ist. Es könnten aber meine Minderwertigkeitskomplexe oder mein Stolz mich hindern, mir selber zu verzeihen. Und dann will ich das heutige Evangelium uns noch einen ganz wesentlichen Punkt der frohmachenden Botschaft Jesu möchte mich daran erinnern. Das ist das Geschenk, das Jesus an Ostern seinen Jüngern mit dem Bußsakrament gemacht hat. Die Möglichkeit, sich von Gott versöhnen zu lassen. Dieses Sakrament macht uns frei von jeder Fessel der Schuld. Da wird Schuld nicht gestundet, sondern durch Gottes erbarmende Liebe restlos getilgt. Das sagt mir der Priester bei der Beichte mit den Worten: Ich spreche dich los von deinen Sünden. Die ganze Last meiner Schuld nimmt Gott von mir weg und ich bin sie dann für immer los. Jede Lossprechung ist ein Freispruch. Geliebt von Gott und versöhnt mit ihm, kann ich nun wieder aufatmen und befreit leben. Was will ich mehr? Amen. Na ja, es ging. Wir werden heute das Glaubensbekenntnis eine ganz kleine Idee anders beten. Und zwar, ich werde die Artikel vorbeten und die Gemeinde betet dann nur: Ja, mein Gott, ich glaube. Und wir stehen auf. Wir bekennen unseren Glauben an Gott, den barmherzigen Vater, von dem alles Leben kommt, der uns die Schöpfung anvertraut hat, um mit ihr, aber auch mit unseren Mitmenschen rücksichtsvoll umzugehen. Ja, mein Gott, ich glaube. Wir bekennen unseren Glauben an Jesus Christus, Gottes Sohn, unseren Bruder und Freund, der durch seinen Tod und durch seine Auferstehung uns ewiges Leben erworben hat. Ja, wir bekennen unseren Glauben an den Heiligen Geist, der alle Getauften zu Zeugen des Glaubens befähigt und der in Kirche als barmherzige Liebe erfahren werden will, damit sie zur Hoffnung für alle Menschen wird. Ja, mein Gott, ich glaube. Wir bekennen unseren Glauben an den dreifaltigen Gott, der die Liebe ist und uns alle Schuld vergibt, der unseren Tod in ewiges Leben verwandelt, um teilzuhaben an der Gemeinschaft der Heiligen. Amen. Ja, mein Gott, ich glaube. Lasst uns zu Jesus Christus beten, dem Gott des Erbarmens und der Liebe. Jesus, wir danken dir für die Gewissheit, dass du uns liebst. Wir bitten dich, nimm uns die Vorbehalte ab, die wir gegen unsere Nächsten noch in uns tragen. Gib uns das Zutrauen, ohne Vorbehalte und Bedingungen auf Menschen zuzugehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, danke, dass du den ersten Schritt zur Vergebung getan hast. Wir bitten dich, gib uns immer wieder den Mut, dir nachzufolgen. Wir alle müssen verzeihen lernen. Wir haben oft ein Problem damit, sowohl mit dem Verzeihen, wie auch mit dem um Verzeihung bitten. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, danke, dass du immer bei uns bist. Um Verzeihung bitten ist schwer. Wer darum bittet, hat das Gefühl, eine Niederlage zuzugestehen, einen Fehler und eine Schuld zuzugeben. Aber du hast uns gelehrt, dass ohne Verzeihen Liebe nicht gelingen kann. Wir bitten dich, gib uns die Stärke, um Verzeihen zu bitten. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, danke, dass du uns jeden Tag Kraft schenkst. Derjenige, der verzeiht, wird oft das Gefühl nicht los, damit der Unterlegene zu sein und nicht mehr auf sein Recht pochen zu können. Jesus, du lehrst uns, dass Verzeihen ein Zeichen von Respekt, Größe und Entwicklung ist. Wer verzeiht, wird gelassener, friedfertiger und ausgeglichener. Wir bitten dich, erfülle unsere Herzen, uns immer wieder dem zuzuwenden, der uns enttäuscht hat. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, wir bitten dich, lass uns unser ganzes Leben ein Echo, eine Antwort werden auf deine Liebe, Vergebung und Zuwendung. Lehre uns, die anderen mit deinen aufmerksamen, liebenden Augen zu sehen, damit wir erkennen, dass sie sich ebenso nach Verzeihung und Versöhnung sehnen wie wir. Amen. Thank you. Guter Gott, nimm unsere Gaben an, die wir für dieses heilige Mahl bereitet haben. Jesus, dein Sohn, der schuldlos um der Schuldigen willen in den Tod gegangen ist, wandle unsere Herzen, damit auch wir die Schuld unserer Mitmenschen vergeben können. Das erbitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, im Himmel zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Jeden Tag erfahren wir aufs Neue das Wirken deiner Güte. Schon in diesem Leben besitzen wir den Heiligen Geist, das Unterpfand ewiger Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass sich an uns das österliche Geheimnis vollendet. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte dir Dank. Brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Stefan und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenk all unserer Schwestern und Brüder, die im Glauben und in der Hoffnung verstorben sind, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir beten gemeinsam den Lobpreis. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns durch die Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du bist gekommen als Friedensfürst. Und was haben wir aus deinem Frieden gemacht? Schau nicht auf unser Versagen, auf unsere Schuld. Schau vielmehr auf unsere Sehnsucht, dass uns das Leben immer mehr miteinander gelingt. Und schenke uns und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Geben wir uns dieses Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Friede sei mit dir. Seht das gebrochene Brot, es ist Christus, das Lamm Gottes. Es nimmt hinweg die Schuld der Welt. Herr, ich bin nicht würdig unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wie Gott euch vergibt, so sollt auch ihr einander vergeben. So spricht der Herr. Der Leib Christi. Der Leib Christi. hast. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die Hingabe deines Sohnes wurden wir von unserer Schuld befreit. Durch das Brot des Lebens, das wir empfangen haben, mache uns zu Menschen, die deine Liebe weitergeben, indem sie die Vergebung leben, um die Welt menschlicher und friedvoller zu machen. Das erbitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Es ist jetzt an mir, Danke zu sagen. Danke für ein ganzes Wochenende Vergebung lernen. Insbesondere natürlich dir, lieber Franz. Jetzt passt ja auch ein Evergreen der Palutiner, die ja nicht zum ersten und sicher auch nicht zum letzten Mal uns geistlich unter die Arme greifen. Ein sehr schönes Zeichen, da fühlen wir uns getragen. Mhm. Auch ein sehr schönes Zeichen, einmal mehr unser Chor unter der Leitung von Ursula Zöller. Herzlichen Dank, dass ihr uns tragen helfen habt mit eurem Gesang. Dank auch an alle, die mitgeholfen haben, einmal mehr ein Leben mit Visionswochenende möglich zu machen. Alle Mitwirkenden aus der gesamten Kirchengemeinde, ich freue mich über jeden. Ich sehe ganz vorne ganz viel Heidelheimer, freue ich mich nämlich besonders. Das werden wir uns natürlich revanchieren bei eurem Pfarrfasching. Das ist natürlich jetzt ein Versprechen, keine Drohung. Apropos Pfarrfasching, wir haben einen Gott, der uns gepolt hat auf Gemeinschaft. Vergebung übrigens funktioniert nur, wenn es andere gibt, die wir in den Blick nehmen. Gemeinschaft wollen wir auch pflegen im Anschluss an diesen Gottesdienst. Unsere KJG hat draußen den Glühweinstand aufgebaut. Wir freuen uns, Sie einzuladen. Lassen Sie uns Gemeinschaft haben. Lassen Sie uns die Freude an unserem Gott teilen, denn geteilte Freude ist doppelte Freude. Einen wunderschönen Abend. Draußen am Glühweinstand wünsche ich Ihnen. Der Herr sei mit euch. Es segne uns der gütige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche uns allen noch einen gesegneten Abend, eine ruhige Nacht, keine Albträume und alles, was Ihnen gut tut. Geht und bleibt im Frieden.